10 Monate später, am 20. April 1934, dem Führergeburtstag, erschien in der Dürrenberger Zeitung ein Artikel unter der Überschrift »Die Herkunft der Arier«. Ein Friedrich Karl Bicker von der Landesanstalt für Vorgeschichte in Halle hatte in Dürrenberg einen Vortrag gehalten und behauptet, die Arier kämen nicht, wie viele damals annahmen, aus Indien oder Persien. Sie stammten aus Mitteldeutschland, dem Ostseebecken und Nordwestdeutschland. Die Arier, die mit den Indogermanen eins wären, hätten sich einer völlig bodenständigen Entwicklung in Deutschland zu verdanken. Und dann wird es interessant. Die Forschungslücken, so Bicker, die fehlenden Nachweise, die bezüglich dieser Entwicklung aus den einheimischen eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Kulturen noch klaffen, auf mitteldeutschen Boden ganz zu schließen, sei eine der Hauptaufgaben der nächsten Jahre für die Landesanstalt für Vorgeschichte zu Halle. Wir staunten, als wir auf diese Stelle stießen und haben erst einmal das Datum überprüft, erzählt Andreas Stahl, Historiker an der Abteilung Landesgeschichte im Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle. Gemeinsam mit Jan Kellershohn betrieb er die Archivrecherche, um die unmittelbaren Umstände der Entdeckung der Schamanin in Bad Dürrenberg im Jahr 1934 aufzuklären. Besagter Bicker ist nämlich derjenige, dem seitens der Hallenser Landesanstalt für Volkheitskunde, wie sie bald heißt, die wissenschaftliche Bearbeitung der Schamanin oblag. Tatsächlich stoßen die Arbeiter knapp 2 Wochen nach diesem Vortrag auf das Grab im Kurpark. Und Bicker wird es als angekündigten Beweis seiner Theorie feiern. Klingt fast so, als hätte er die Funde selbst dort versteckt. Das war auch unser erster Gedanke, sagt Kellershohn und lacht. Wer ist Friedrich Karl Bicker? Er ist 1908 im nahen Naumburg geboren, berichtet Stahl, und trat bereits während des Studiums im September 1930 der NSDAP bei. Also deutlich bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Im Jahr 1932 wurde er Mitglied der Fachgruppe für deutsche Vorgeschichte des Kampfbundes für deutsche Kultur, der vom NS-Chefideologen Alfred Rosenberg gegründet worden war. Der Kampfbund, rassistisch und antisemitisch, sollte die besseren Kreise für den Nationalsozialismus gewinnen. Kurzum, unsere Schamanin geriet in die Hände eines begeisterten Nazis. Eigentlich hätte Bicker die besten Voraussetzungen besessen. Seine Doktorarbeit hatte er über die mittlere Steinzeit, das Mesolithikum, geschrieben, also just jene Zeit, aus der die Schamanin stammte. Aber Bicker hatte eine Mission –